Die Klasse 3a 2009-2010 der Grundschule Südwest präsentiert dir das Hörspiel Der verfluchte Wald. Viel Spaß. Oh Mann, es war eine gruselige Nacht. Bist du aufgewacht, Mama? Ja, ich mach grad Frühstück. Okay, ich geh duschen. Njam, njam, njam, das schmeckt ja lecker, Mama. Danke. Hast du heute gut geschlafen? Nein, ich hatte einen bösen Albtraum. Erzähl mal. Also, da waren so gruselige Gespenster, das war so unheimlich. Mhm. Ja, du hast was vergessen, wir mussten doch noch die 1 Uhr anrufen. Ach so, ja. Wo gehst du denn hin? Hast du schon alles gepackt? Nein, ich muss noch meinen Koffer packen und wir gehen mit dem Zug zu Holland zu Tante Zeon. Ach so, ja, das ist ja schön. Vergiss nicht, deine Zahnbürste mitzunehmen. Okay. Mama? Ja? Packst du meinen Koffer dann nach dem Essen? Ja, gerne. Okay, und danach telefoniere ich mit der 1 Uhr. Okay, Schatz. Okay. Mäuselein. Mama? Ja? Weißt du, ich bin so aufgeregt, dass wir nach Holland fahren. Ja, das ist ja schön, gell? Ja, das ist sogar sehr schön. Ja, dann besucht ihr die Tante Zeon. Und Onkel Aldin. Ja. Ich freue mich. Ja, das ist sehr schön, nach Holland zu fahren. Ja, ich hoffe, du hast eine schöne Fahrt. Ja, hoffe ich auch. Mit wem gehst du denn, Schatz? Ich gehe mit Einur, mit Tim, mit Marlon und mit Jan. Ah, also ihr fährt am Bahnhof, gell? Ja, um 11 Uhr. Ich muss noch mal einen Kakao leer trinken, Mama. Okay, willst du noch ein Brot Honig? Na, okay. Okay, ich schmiere das drauf. Hier, Schatz. Das schmeckt ja lecker. Selbstgemacht Honig. Ja, dein Honig ist das berühmte Honig der Welt. Ah, danke. Hallo, wer ist da? Ich bin die 1 Uhr. Ach so, willst du meine kleine Tochter? Ja. Hier. Hallo, wer ist da? Ich bin die 1 Uhr. Okay. Bist du fertig? Ja. Okay, du weißt, wo wir uns treffen, oder? Ja, aber ich muss noch meine Zahnbürste uns einpacken. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, Schätzchen. Tschüss, Mama. Ich hoffe, du kommst gut bei Onkel Aldin und bei Tante Zeon an. Ich auch. Ich wünsche dir alles Gute. Hallo? Hallo, 1 Uhr. Hallo, hast du alles dabei? Ja, und du? Ja. Wollen wir los? Die Jungs machen dann Ärger mit uns. Ja, wie immer. Die sind ja auch ein bisschen völlig durcheinander. Ich weiß. Komm, wir gehen. Mann, die kommen ja immer zu spät. Ja, genau. Ja, die kommen ja immer zu spät. Du hast recht. Wo bleiben die denn? Ja, und es ist schon fast 11 Uhr. Achtung, der Zug fährt gleich ein. Komm. Endlich. Ja. Es wird bald zu spät. Der Zug fährt schon bald weg. Mensch, wo sind denn die Mädchen, Jan? Ja, ich weiß. Sie kommen ja immer zu spät, Marlon. Mach dir nichts drum. Ja. Komm, aber es ist schon fast 11 Uhr und dann fährt der Zug doch hier in den Bahnhof. Ja. Hey Tim, hast du deine Taschenlampe auch dabei? Ja, natürlich. Ja, und deine Zahnspange. Frag nicht so viel. Okay, bei den Urlaub. Wann, was machen wir da überhaupt? Vielleicht grillen. Ja. Wo kriegen oder wir denn her? Komm, springen wir in den Teich oder ins Meer rein. Ja, die Mädchen. Da ist ja ein Meer. Die Mädchen haben die Mädchen nicht. Ja, die Mädchen haben ja erzählt, da ist ja auch ein Meer. Ja, die trauen sich ja gar nicht. Sie können sich ja schminken, mit ihren Knuddeltieren Amor machen. Wir sind echte Männer. Oh nein, da kommt ja jetzt der Zug. Nein! Der Zug fährt gleich ab. Schneller! Dummes Make-up! Ja, und ihr und ihre Muskeln! Der Zug ist weggefahren. Ja, wir sind in der! Ich hab geholt! Und siehst du, ist weggekommen! Und ihr habt zu lange geschlafen! Und ihr habt so viel Make-up genommen! Genau! Ja, und ihr habt so lange geschlafen! Ja, aber stopp, was soll das Mann, jetzt? Lass uns doch mal. Ja, was soll das jetzt? Was soll es uns jetzt nützen? Wir müssen doch erstmal gucken, wie wir jetzt ankommen. Ja, wir müssen den, was weiß ich, wegnehmen. Ja, wo soll wer kennt hier denn eine Abkürzung? Genau. Niemand. Ja. Doch, ja, wer kennt eine? Ich nicht. Ah, ich kenne eine. Okay, wo? Ja, dann sag uns doch. Durch den Wald. Komm, jetzt schnell. Hier. Du hast dein Make-up! Ja! Du nimmst doch kein Make-up! Dann sind wir einfach jetzt gleich so! Ja, das ist wirklich! Das sind wirklich Nervensinn! Ich hab neue Ohrringe! Na und? Wie können wir denn den Zeon und Onkel Aldin überhaupt begrüßen? Vielleicht und ich hab neuen Make-up gemacht. Vielleicht können wir sie so begrüßen. Hello! Du Dummi! So kann man doch nicht Onkel Aldin und Onkel Zeon begrüßen. Hallo meine lieben Tanten, können wir doch so machen. Oder Onkel. Ja, so ist doch ein bisschen schöner. Was sagst du, Marlon? Das Onkel finde ich besser. Nee. Also wirklich. Nur weil er dein Kumpel ist. Na und was sagt der Jan? Weiß ich nicht. Ich helfe doch einfach. Ja, ist doch egal. Ihr entscheidet. Ja, immer nur die Mädchen. Das heißt immer Ladies first. Genau. Wieso machen wir nicht eigentlich Jungs first? Na, gibt's nicht. Boys first. Boys first. Ah. Okay. Jungs sind typisch, komm. Hey, das nennt ihr zurück. Ihr Zicken. Selber. Selber. Geier. Wir sind keine Mädchen. Trotzdem. Seid ihr auf Dovis? Oder Geier? Seid ihr Geiermeier. Wir sind schon seit 2 Stunden unterwegs. Machen wir doch mal eine Pause. Meine Beine tun schon weh. Ja, ich habe so Hunger. Ja, der Rucksack ist so schwer. Was hast denn du zum Essen dabei, Jimmy? Süßigkeiten. Oh, denken Sie ja wieder an Futter. Ist doch lecker. Hallo? Unsere Zähne, denkst du noch daran? Ja, und meine Zähne sind schon viel schlechter. Na und? Dann geh doch mal zum Zahnarzt. Ich setz war mich ich doch schon. Meine sind braun. Und ich esse was. Komm. Ich muss mal mein Geschäft machen. Ja, ich muss mal pinkeln. Entschuldigung, tut uns leid. Ja, wirklich. Ja, streiten wir uns lieber nicht. Ja, wir sind doch Freunde. Gucken wir doch, wie wir jetzt zu Tante Zeon und Onkel Aldin kommen. Das Essen schmeckt lecker. Ja, wirklich. Halt doch mal auf, guck mal, was es steht. Ein Schild. Soll ich es mal vorlesen? Lies es doch einfach mal vor. Zutritt verboten. Hier, wenn man um Mitternacht in dieses Dorf geht, wird man verflucht. Pappelapapp. Ja, Pappelapapp. Das ist doch egal, das gibt's doch nicht. Hallo, komm, gehen wir rein. Was wenn? Komm, gib mir mal bitte mal rein. Ja, komm. Ich hab wirklich Angst. Mann, lass mich nicht alleine. Komm, Tim, wir gehen jetzt einfach mal da rein, das ist doch knapp. Ist das echtes? Das gibt's doch gar nicht. Und wenn? Dann halt, tschüss. Man kriegt die 100 Euro. Okay. Wenn es halt stimmt, dann kriegen wir 100 Euro. Genau. Und wenn ich nicht, auch. Dann kriegen wir. Okay, dann kriegt ihr von uns. Aber irgendwas ist doch hier. Ja. Ich habe Angst. Jan, was ist hier doch komisch? Jan, ich dachte, du hilfst uns, wenn ja, da kommt Knistern und Eule. Ich hab Angst. Wölfe auch. Was ist das? Ein Gewitter! Alle ruhig bleiben. Es wird uns nichts passieren. Jan! Hallo? Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts Jan, du nichts wird passieren. Jan, es ist gefallen. Alle ruhig bleiben. Alle ruhig bleiben. Was war noch eine kollegiale Stimme? Alle. Leise! Alle ruhig bleiben. Was ist das? Mama, ich hab Angst. Was ist das? Hä? Ich höre gar nichts mehr. Hä? Wo sind die ganzen Geräusche denn hin? Der Wald ist aber ganz schön gruselig. Wir müssen zusammenbleiben. Marlon, Tim, wieso habt ihr nicht auf uns gehört? Wir haben euch gesagt, geht nicht in den Wald. Es tut uns sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr leid. Mir tut es auch sehr leid. Schaut mal da, da ist ein roter Knopf. Und was passiert, wenn man da drauf tritt? Aino, du bist auf den Knopf getreten. Oh, sorry, sorry, es tut mir leid. Lass uns schnell einen Unterschlupf suchen. Oh, guck mal da, da ist eine Höhle. Da können wir doch drin übernachten, bis es aufhört zu regnen und zu hageln. Gehen wir rein! Was, wenn hier ein Bär drin ist? Pappelapapp, hier sind doch keine Bären drin. Psst, ich glaube, ich habe was gehört. Das stimmt doch gar nicht. Hier hört man nichts. Habt keine Angst. Wir werden euch nichts tun. Wer seid ihr? Wir sind verfluchte Gestalten. Wir sind Gefangene des verfluchten Waldes. Wir haben uns schon seit langer Zeit hier im Wald verlaufen. Wir können den Ort nicht mehr verlassen. Oh, ich halte mich hier lieber raus. Könnt ihr uns helfen, wie wir hier rauskommen? Ja, wir können euch helfen. Vor langer Zeit habe ich hier in der Höhle gesucht und gesucht. Und da habe ich auf einmal eine Karte gefunden. Und da drauf steht, wie man den Fluch auflöst. Die Karte führt euch zum blauen Knopf. Was für ein blauer Knopf? Wenn ihr den blauen Knopf betätigt, dann löst sich der Fluch auf. Aber seid gewarnt, ihr müsst erst zum Friedhof und dann überm See. Und wenn ihr den Knopf betätigt, öffnet sich ein Portal. Dieses Portal führt euch zu eurem Wunschort. Hier die Karte. Sollen das bedeuten? Hier mal und guck mal nach. Das sieht aber komisch aus. Hier ist ein blauer Knopf, aber ich verstehe nicht, wie man da hinkommt. Überquert den Friedhof und dann kommt ihr zum blauen Knopf. berührt die Grabsteine nicht, sonst erwecken die Zombies. Ah, ich kapier's. Da ist der Friedhof und hier sind die drei Statuen. Da steht Vorsicht. Guck mal, Tim, hier. Stimmt. Guck mal, Jan, hier. Ja, stimmt. Was soll überhaupt das rote Feld da bedeuten? Ah, ich glaube, das ist der Wald. Das Gebiet hat ja aufgehört. Lasst uns zum blauen Knopf gehen. Die Karte wird uns helfen. Danke für eure Hilfe. Viel Glück bei auf zum blauen Knopf. Wo sind die dunklen Gestalten hin? Schau, sie schweben durch die Wand. Dort, guck mal, da sehe ich schon die ersten Grabsteine, wie auf der Karte. Das ist der Friedhof. Berührt aber nicht die Grabsteine. Ach, diese Gestalten, die haben doch gar keine Ahnung von diesem Wald. Tim, nein! Haha, da passiert doch gar nichts. Wer hat meine Ruhe gestört? Ah, was ist das? Scheiße, so ein Mist! Okay, ich hab Mist gebaut. Hat jemand einen Plan, was wir jetzt machen sollen? Abhauen! Tim ist in einen Grab gefallen. Wir müssen ihm helfen. Komm, wir ziehen ihn raus. Es gibt kein Entkommen. Ah, jemand hat mich am Fuß gepackt. Wir helfen dir. Ich verpasse der Statue einen Tritt. Boden, danke, Jan, dass du mich gerettet hast. Seht mal, da ist das Ufer. Wir haben es fast geschafft. Ich werde euch angreifen mit meiner Sense. Auf weg, Jan. Und vor Angst habe ich jetzt auch noch Schluck auf. Wir haben jetzt das engste Mal das Ufer erreicht. Wir sind gerettet. Laut der Karte musste der blaue Knopf hinter der Friedhofmauer sein. Wo ist der blaue Knopf? Ich finde ihn nicht. Ich habe den blauen Knopf gefunden. Kommt schnell. Da kommen die drei Statuen. Ich werde euch mit meinem Steinpfeil treffen. Es gibt keinen Entkommen. Ich werde euch mit meinem Steinpfeil treffen. Ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet nie an mir vorbeikommen. Wenn ich euch erwische, werde ich euch in Zombies verwandeln. Jan, betätige den Knopf. Ah, er hat mich gestriffen. Getroffen. Zu früh gefreut. Schaut, die Statuen zerplatzen. Schaut, da öffnet sich ein Portal. Lasst uns durchgehen. Die dunklen Gestalten hatten doch recht. Sie wussten alles über den Wald. Mein Schluckhaus ist jetzt endlich weg. Wir haben es geschafft. Schaut da, da ist das Meer. Wir sind in Holland. Nur, wo wohnen überhaupt Tante, Onkel Aldin, Tante Zeon und Onkel Aldin? Wir sind in Gouda. Ich erkenne den Strand wieder. Die wohnen hier genau in der Nähe. Kommt, folgt mir. Hoffentlich haben sie was zu essen. Ich habe was dabei, noch Süßigkeiten. Wer will was? Hoffentlich haben die Hühnchen. Oh, lecker Hähnchen. Da seid ihr endlich. Tante Zeon. Was habt ihr denn zu essen? Onkel Aldin erwartet euch schon. Er hat euch schon was Leckeres zubereitet. Da seid ihr, Kinder. Ich hab mir schon Sorgen um euch gemacht. Das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber wir waren in einem Wald, weil wir den Zug verpasst haben, weil die Mädchen so lahm waren. Und dann waren da ganz viele Zombies und so und Grabsteine und wir haben den blauen Knopf gefunden und dann sind wir durchs Portal und jetzt sind wir hier. Pappalapapp, das ist doch alles Unsinn. Ihr habt so viele Horrorfilme geguckt. Nein, das stimmt wirklich. Komm, Kinder, wir gehen erstmal rein. Das war der verfluchte Wald der Klasse 3a 2009-2010 der Grundschule Südwest. Das Hörspiel entstand im Rahmen der Hörclubstunde mit Elfriede Hild und Khaled Asalati.